Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Die liebe Eva hat das Mikrofon entstaubt und beehrt uns in der heutigen Podcast-Folge. Mitgebracht hat sie das deutsche Oscar-Wunder der vergangenen Verleihung. Im Westen nichts Neues. Regisseur Edward Berger hat den Roman von Remarque meisterhaft neu verfilmt und ist damit traurigerweise aktueller denn je. Also hört gebannt, seid gespannt und macht es euch bequem. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves und ich begrüße euch in meinem Studio. Ich begrüße aber auch die liebe Eva in meinem Studio. Hallo und herzliche Grüße. Hallo und sanfte Grüße, liebe Eva. Wie geht es dir? Du bist ja wieder einmal da. Nicht zum ersten Mal. Sofort erkannt. Sag mal was. Alter Podcast-Hase. Hallo, sanfte Grüße an dich und an alle da draußen. Mir geht's gut soweit. Wie geht's dir, Yves? Soweit, so gut, nur wieder mal erkältet. Also die Zuhörer werden es schon erkennen an meiner Stimme. Ich bin's trotzdem, wie ihr wisst, aber leicht verschnupft, aber wird schon. Schon im Vorhinein für jeden Huster entschuldigen, den man nicht rausschneiden kann. Es tut mir leid, wenn ein paar Huster oder Räusperer oder Schniefer drin bleiben. Wir geben uns größte Mühe. Hat Wiedererkennungswert, glaube ich. Okay. Du hast einen Film mitgebracht, darauf gehen wir aber gleich erst ein. Mhm. Er ist auf jeden Fall, um das schon mal zu sagen, von Zuschauer und Kritik sehr gut aufgenommen worden, deswegen seid gespannt. Im Vorfeld aber die zuletzt gesehenen Filme. Oh ja. Unsere Startkategorie sozusagen. Ich weiß, dass du wahrscheinlich heute nicht mehr fertig wirst, wenn du anfängst zu reden von deinen zuletzt gesehenen Filmen. Deswegen fange ich mal an. Ne? Meine Liste ist sehr kurz und nur deswegen nicht komplett kurz, weil ich beim letzten Mal einen Film vergessen habe. Da wurde ich auch schon böse angeguckt, denn den habe ich mit dir zusammen gesehen im Kinoclub in Erfurt. Und zwar ist das mit dem Schauspielkoloss Gérard Depardieu sein neuer Film. Maigret. Ich fand ihn ganz toll. Er spielt einen innerlich gebrochenen Inspektor, der den Mord an einer jungen Dame aufklären will, muss, soll und sich da reinhängt. Das Ganze spielt im Frankreich der 50er Jahre. Ist so ein bisschen auch Klassengesellschaftsding, weil die junge Dame, die ermordet wird, halt aus normal ärmlichen Verhältnissen kommt und während einer Verlobungsfeier von reichen Leuten ermordet wird. Mhm. Oder danach jedenfalls tot aufgefunden wird. Und ja, während des Films klingt noch ein bisschen an, dass der Herr Maigret auch selbst eine Tochter verloren hat. Das gibt dem Ganzen ein bisschen was dramatisch und Emotionales. Ich fand Gérard Depardieu außerordentlich gut. Du auch, hoffentlich. Ja, also schauspielerisches Talent hat er allemal. Ich bin ihn halt als Person sehr kritisch und kann das immer nicht so gut ausblenden. Aber er hat auf jeden Fall sehr gut gespielt, überzeugt. Man hat sehr dieses Gebrochene in ihm halt gesehen. Das war wirklich hervorragend. Ja, das war super. Das stimmt. Ich glaube, sehr bemerkenswert auch war auch die eine Stelle, um nur ein was zu erzählen, wo er eine andere junge Dame, die er bei sich aufgenommen hat, kurzzeitig in den Bus setzt nach irgendwo hin. Paris oder so. Spielt in Paris. Zurück zu ihren Eltern? Zurück zu ihren Eltern, ja. Mhm. Und im Moment, wo sie sich verabschieden, ist der einzige Moment, wo er einmal kurz lächelt. Mhm. Ansonsten tut er das im ganzen Film nicht. Und das gibt dem Ganzen aber auch, wie er das macht, eine noch stärkere Emotionalität, die ganze Zeit halt mitschwingt und da irgendwie nochmal so einen Peak hat. War jedenfalls ganz hervorragend. Ich fand es einen sehr, sehr schönen Film. Wir haben den nachmittags geguckt mit sehr viel älterem Publikum. Das war süß. Was auch irgendwie niedlich war, ja. Genau. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite. Dann habe ich noch gesehen London Has Fallen. Ja, ihr hört richtig. Beim letzten Mal habe ich Olympus Has Fallen gesehen. Und in der Zwischenzeit London Has Fallen, das ist der zweite Teil. Oha. Gerard Butler hat wieder alle Hände voll zu tun, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu schützen vor Terroristen, die in diesem Film erst irgendwie dafür sorgen, dass der britische Premier umkommt und bei dessen Trauerfeier dann den amerikanischen Präsidenten entführen wollen und öffentlich in so einem Internetvideo hinrichten. Was für ein umständlicher Plan. Ja, aber ist sehr gut geplant, der Plan. Ja. Weil. Aber erstmal alle Staatsoberhäupter einfach killen, damit ja, die zu der Trauerfeier erscheinen und dort den nächsten dann so. Ja, ja klar, ja klar. Weil. Funktioniert so. Das ist die Fortsetzung von Olympus Has Fallen. Das ist die Fortsetzung, genau. Wollen die im ersten auch den Präsidenten killen? Nö, die wollen nur irgendwelche Abschusscodes für die Atomwaffen. Beziehungsweise die Sprengcodes eigentlich. Ach so. Na gut. Aber das habe ich in der letzten Folge erzählt. Ja, ja. Schon 2 Wochen her. Ja, wie dem auch sei. Vielleicht habe ich bis zum nächsten Mal den dritten Teil noch gesehen. Der heißt Angel Has Fallen. Bleibt spannend. Es bleibt spannend. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Was habe ich noch gesehen? Die John Wick-Filme 1, 2, 3 habe ich zuletzt gesehen. Haben wir zusammen gesehen. Du hattest sie noch gar nicht gesehen. Nee. Ich hatte die damals irgendwie mal geschaut. Damit wir morgen uns den vierten endlich mal angucken können. Denn das schieben wir schon viel zu lange vor uns her. Luise wird dabei sein aus der letzten Folge. Grüße. Also wir gehen zurück. Zu dritt. Liebe Grüße, Luise. Die hört es natürlich erst, wenn wir schon waren. Freut sie sich im Nachhinein vielleicht. Was irgendwie witzig ist. Ja, die waren solide bis sehr gut, fand ich. Der erste hat irgendwie noch so eine komödiantische Leichtigkeit mit drin, obwohl das so dramatisch ist, weil der Hund stirbt. Der war so süß, oh Gott, das war schlimm. Ja, das stimmt. Im dritten und zweiten fand ich es teilweise ein bisschen zu repetitiv, das ganze Geschieße und Gekämpfe. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt beim vierten wird, denn der geht einfach mal 3 Stunden. Ja. Da muss schon viel passieren. Da muss sich was wiederholen, glaube ich. Oder viel passieren. Oder halt viel passieren. was ich jetzt noch als abschreckendes Beispiel eines Films nennen muss, den habe ich am Dienstag gesehen in der OV mit meinem guten Freund Daniel. Ach ja. Wir waren in Evil Dead Rise. Mhm. Lasst es sein. Der Film erhebt sich nicht, er sinkt ganz tief und zwar qualitativ. Alles, was der Trailer richtig macht und soweit ich weiß, haben Trailer immer eigene Regisseure, die aus dem Material halt die Trailer schneiden und zumindest in Liebe braucht keine Ferien. Ja, das stimmt. Also der Trailer macht alles richtig, wenn dann hätten die einen Kurzfilm vielleicht draus machen sollen, mit dem Regisseur, der den Trailer gemacht hat. Denn da ist Grusel drin, da ist Schock drin, da ist Ekel drin. Da ist alles drin, was ich sehen will und was sicherlich auch viele andere sehen wollen. Das Problem am Film ist, der ist komplett langweilig, weil auch die einzigen Sachen, die vielleicht interessant wären, im Trailer zu sehen sind und der Rest ist einfach alles komplett voraussehbar. Er ist sehr explizit und brutal, das darf man ihm gern lassen, aber er überrascht einen halt nicht, in keinster Weise. Also selbst die Morde so, kann man sagen, ach ja, jetzt passiert gleich das, der wird gleich so getötet, dem wird gleich das angetan. Ja, da war einfach ein bisschen zu wenig Kreativität drin, würde ich sagen. Deswegen ärgere ich mich im Nachhinein umso mehr, nicht Flash Gordon in der Best of Cinema gesehen zu haben. Aber ging es mit dem Film einfach so wie bei jedem Evil Dead darum, dass dieses komische Buch da geöffnet wird und dann irgendjemand von so einem Dämon besessen ist und das war's. Ja. Aber das haben die doch jetzt schon 8-mal gefühlt gemacht. Naja, gut. Ja, aber die anderen Male waren halt so. Du hast keine Mutter mit 3 Kindern oder wie das auch immer war. Oder? Ja. Die anderen Teile wissen halt zu überraschen mit ihren Einfällen. Der hatte irgendwie keine Einfälle. Also wenn jemand in die Küche geht, dann wird der andere halt mit dem Messer getötet. So. Ach so, ja. Ist sehr einfach gemacht. Ja, schade. Naja. Auch mal jemanden im Spülbecken ertrinken lassen. Das war doch mal was. So was Ähnlichem kommen wir ja noch. Stimmt, tatsächlich. Ja, was hast du zuletzt gesehen? Ja, die Liste ist lang. Kurzes Add-on zu John Wick noch, weil ich die jetzt zum ersten Mal gesehen hatte. Ich fand die überraschend mega gut. Also, okay. Ich gucke eigentlich nicht so immer so viele Actionfilme, weil ich das Gefühl habe, dass sich das immer sehr ähnelt, alles so. Aber ich stehe ja so ein bisschen auf so Filme, in denen viel Gewalt drin vorkommt und so ein bisschen mehr gory sind. Ja. Und ich meine, der ist schon brutal, der Film so. Das stimmt. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich mag Keanu Reeves, auch immer ein Pluspunkt. Und irgendwie finde ich ganz cool, diese Unterwelt, die da erschaffen haben. Irgendwie. Ach so, ja, so mit diesen ganzen Killern. Ja, und dieses Hotel finde ich so geil. Ja, es ist halt irgendwie alles so organisiert und klar und keine Ahnung, das fand ich irgendwie, finde ich ziemlich faszinierend. Viele Regeln auch. Ja, aber so scheint es zu funktionieren. Genau. So. Erstmal noch Filme, die ich noch gesehen habe. Wäre einmal 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja. Den habe ich zum ersten Mal gesehen. Oh. Ja, den hatte ich mir damals, als er halt rauskam und dann bei der Oscarverleihung auch sehr großen Anklang gefunden hatte, hatte ich mir den in dem Jahr zu Weihnachten gewünscht auf DVD. Hab ihn seitdem und jetzt erst geschaut. Umlegen, ja. Es sind ein paar DVDs in meinem Filmregal leider der Fall. Ja, jetzt habe ich ihn mal geschaut und ich fand ihn ziemlich gut, würde ich sagen. Ja. Irgendwie sehr bedrückend. Und ja, was mir gefallen hat, ist, dass es irgendwie, es gibt so keinen Charakter, der absolut gut ist. Oder absolut schlecht. Die sind halt wirklich immer in Nuancen alle so gezeichnet. Und mal sympathisiert man mehr mit der Person, mal mehr mit der. Die haben irgendwie alle ihre Methoden, die oftmals sehr fragwürdig sind. Also auch von der Mutter. Ich meine, sie zündet diese Polizeiwache an, ist halt schon krass so. doch, hat mir ganz gut gefallen. Aber war auch irgendwie ein bisschen bedrückend. Aber das, denke ich, wollte der Film ja auch erreichen. So. Ja. Und am selben Abend wollte ich dann danach ein bisschen bessere Laune haben, deswegen habe ich noch einen Film geguckt. Der heißt Frühstück bei Monsieur Henri. Ja. Was ist das? Das ist ein französischer Film, so eine, ich denke mal, wie kann man es denn einordnen? Ist keine richtige Komödie, was ich mir da versprochen hatte. Ich dachte, der wäre super lustig. Also da geht es halt darum, dass ein junges Mädchen, ich schätze mal Anfang 20, unbedingt nach Paris ziehen will, um dort zu leben und so weiter. Sie kommt aus irgendeiner Kleinstadt in der Nähe und zieht dann halt bei einem alten Mann ein. Der Sohn von ihm vermietet eben das Zimmer, das leer steht, unter in dieser Wohnung des alten Mannes. Und sie zieht da ein und dann leben die halt so zusammen. Und dieser Mann ist halt so ultra grumpy und verbittert irgendwie. Ach, da habe ich irgendwann mal einen Trailer gesehen. Ja. Habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Ich dachte, der wird irgendwie ganz lustig. Eigentlich kein Vergleich gerade, aber halt irgendwie eher so, keine Ahnung, so ein bisschen junges Mädchen, alter Mann, und die werden dann so Kumpels. Ja. Und am Anfang muss sie sich halt anlernen und sie ist halt so partymäßig und er so grumpy und hat halt strenge Regeln, bla, aber irgendwie ging es ein bisschen in eine andere Richtung. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut. Ja. Der war auch einer dieser DVDs, die ich lange nicht geguckt habe, deswegen dachte ich, das kann ich zwar machen. Dann war ich im Kino in so einer Senioren-Nachmittagsvorstellung um 2 Uhr, habe mir schön Weinchen und Knusperflocken geholt und es mir gemütlich gemacht. Und ja. Was man von hier aus sehen kann, angeschaut. Das ist ja. Ein deutscher Film aus diesem Jahr. Und der ist sehr abgespaced irgendwie. Also da geht es um so eine Oma. Und die hat halt so die Gabe, in Anführungsstrichen, dass immer, wenn sie von einem Okapi träumt, jemand in dem Dorf, in dem sie wohnt, stirbt. Und dieses ganze Dorf ist halt irgendwie sehr verrückt. Es gibt irgendwie ganz viele komische, verzwickte Liebschaften. Dann hat diese Enkelin von dieser Oma irgendwie, immer wenn sie lügt, fällt irgendwo was runter oder so. Also es ist irgendwie auch sowas. Ja, also ein bisschen alles übernatürlich. Ja, teilweise ja. Dann beherbergt so eine Frau dort, die irgendwie so ein Hotel hat, immer buddhistische Mönche und so das ganze Jahr über. Also es ist halt so ein bisschen alles sehr abgespaced und es ist, erzählt halt den Film in so 2 Etappen. Einmal als dieses Mädchen, die Enkelin, halt noch jung war, 9 oder 10 Jahre alt, und dann als sie Anfang 20 ist und was so passiert ist in der Zeit und was immer passiert ist, als die Oma von einem Okapi geträumt hat und so. Und der ist halt zwischendurch auch sehr traurig, der Film, weil halt auch wichtige Charaktere sterben. Oha. Aber hat auch irgendwie ein paar Längen manchmal. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Alles in allem. Wie lange geht der insgesamt? 2 Stunden oder was? Ja, ich glaube sogar was weniger. Stunde 40 oder so. Okay. Stunde 50. Ja, Stunde 40, glaube ich. Zwischendurch habe ich schon mal auf die Uhr geguckt, aber am Ende war es dann irgendwie auch ein bisschen süß. So. War halt so ein guter Film für nachmittags mit Senioren im Kino zu sitzen. Ja. Das kann man durchaus sagen. Und dann habe ich ein paar Serien durchgebinged. Einmal Only Murders in the Building. Der ist super. Der Serie. Die Serie ist super. genau, da geht es auch um einen Podcast. Einfach mal anschauen. Übel interessanter Cast mit wie heißt der Typ von Nackte Kanone? Leslie Nielsen? Ja, aber den meine ich gar nicht. Nee. Der aussieht wie Leslie Nielsen, aber ich Leslie Nielsen ist. Hä? Verdammt. Jetzt wird's peinlich. Ja, aber du kannst kurz gucken und dann schneiden wir. Ja, machen wir so. Aber wir lassen das mit Leslie Nielsen trotzdem. Nein, aber das ist doch das Peinliche. Ja. Nee. Hä? Aber das, ich dachte, wir lassen das nicht drin. Dass du jetzt suchst. Och, okay. Also, nicht Leslie Nielsen, sondern Steve Martin. So. Hä? Das ist dann ganz anders. Aber das sieht ein bisschen so aus. Aha, okay. Ja, mit dem ist er, mit Martin Short und mit Selena Gomez. Also, ganz interessante Kombination, weil halt so 2 ältere Herren und dann so eine junge Dame. Aber die arbeiten ganz gut zusammen. Und die klären halt Mordfälle, True-Crime-Fälle in dem Gebäude, in dem sie wohnen, und machen darüber einen Podcast. Muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist so eine Comedy-Crime-Serie. Ganz interessante Kombination. Dann habe ich noch geschaut Fleischman is in Trouble. Das ist so eine Dramaserie auf Disney Plus mit Jesse Eisenberg. Und generell einen ziemlich guten Cast. Auch Lizzie Kaplan, über die wir im letzten Podcast gesprochen haben, weil die nämlich bei Mean Girls Janice spielt. Ja. Die war sehr dramatisch. Ich weiß gar nicht so richtig, wie man das erklären kann, was da halt passiert ist. Es geht halt um einen geschiedenen Vater und wie er irgendwie das so managt. Und dann geht es aber irgendwann auch in einer Folge um die Ex-Frau von ihm. Und ist ganz, ganz interessant gemacht. Ihr würdet es mir einfach mal anschauen an eurer Stelle. Das ist eine Miniserie, also muss man jetzt nicht auf eine nächste Staffel noch warten. Wie viele Folgen sind das? Ich glaube 8 oder so. Oder 10. Ach ja. Ja. Wurde immer mehr. Ja, 8 oder 10. dann habe ich noch angefangen, da fehlen mir irgendwie noch 2 Folgen, von The Bear. auch auf Disney Plus. Da geht es um so einen Koch, der das Sandwich-Restaurant von seinem verstorbenen Bruder übernimmt und daraus irgendwie mehr machen will, als das, was es halt eigentlich ist. Und okay. Das ist ganz cool. Geht es auch irgendwie dann um... Wird da viel gekocht? Da wird viel gekocht, ja. Sieht sehr lecker aus, alles. Okay. Weil auch viele Leute arbeiten, die echt gut kochen können. Geht es aber auch viel um Drogen und sowas. Und weil es, glaube ich, in so einem schlechteren, Anführungsstrichen, Stadtviertel von Chicago spielt. Aha. Ja. Aber es war auch ganz cool. Und dann habe ich jetzt angefangen mit Killing Eve. Nicht du, Eve, sondern ja. Eve wie das englische Eva, also wie ich. Und das ist eine Serie mit Sandra Oh, den meisten wahrscheinlich bekannt aus Grey's Anatomy. Natürlich. Und Jodie Comer, die in Free Guy mitspielt, die weibliche Hauptrolle. Natürlich. Und sie spielt halt so eine psychopathische Killerin und Sandra Ohs Rolle, also Eve, fängt halt eigentlich erst damit an oder versucht erstmal Mordfälle, die von Jodie Comer begangen sind, aufzuklären. Und irgendwie entwickelt sich aber bei beiden so eine Obsession mit dem jeweils anderen. Ja. Und es verstrickt sich alles immer mehr. Und mittlerweile ist es ein bisschen abgedreht, aber ich denke, ich werde es trotzdem weiterschauen. Zu sehen auf Netflix. Ja. Das war's erstmal. Ah ja. Einiges. Das war eine ganze Reihe von Dingen oder Sachen oder Filmen und Serien. Genau. Die du da geschaut hast. Gut. Wenn was dabei war, schaut's gern nach. Derweil kommen wir zu unserem Hauptfilm. Oh yeah. Der da heißt... Im Westen nichts Neues. In der Version von 2022. Genau. Und zwar machen wir diesmal ein bisschen anders als bei der Folge mit Thilo und Blade Runner. Wir besprechen heute nämlich den aktuellen Film und in der nächsten Folge holen wir uns den alten von 1930 dazu. Quasi. Mhm, genau. Damit das nicht so vollgepackt wird und ein bisschen kürzere Folgen sind. Hoffen wir es mal. Aber sieht ja ganz gut aus aktuell. Ja, der Film ist aus dem letzten Jahr, hast du schon gesagt. Regisseur von Edward Berger. Er ist zwar in Hannover geboren, Wikipedia sagt aber österreichisch-schweizer Mensch. Okay. Auf jeden Fall deutschsprachig. Ja, wurde für Netflix produziert, also wer Netflix hat, kann den Film jederzeit schauen. Sind 2 Stunden 44, also schon ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Aber ich würde jetzt mal vorab schon so sagen, dass es sich lohnt. Durchaus. Sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ja. Bei den Oscars kam der Film ja sehr gut an. Also davon abgesehen, dass natürlich die Werbetrommel im Vorfeld der Veröffentlichung schon relativ gut gelaufen ist und die ersten Stimmen bei der Netflix-Veröffentlichung auch schon sehr positiv waren, hat der Nominierungs- und Preiszug, der dann gestartet ist für den Film, ja noch viel mehr Aufmerksamkeit generiert, als das vorher schon der Fall war. Und das Ganze kulminierte ja im März, Anfang März, in zahlreichen Oscar-Nominierungen und 4 Oscars für den Film. Jetzt ist das... 8 Nominierungen, oder? 8 oder 9. Ja, auf jeden Fall der deutsche Film mit den meisten Nominierungen. Ja, es war, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der erste deutsche Film, der als bester Film nominiert war. Ja, da habe ich nachher noch was zu, was mich ein bisschen wundert. Aber können wir später auch nochmal drüber reden. Okay. Ich bin gespannt, mich auch zu wundern. gewonnen hat er die Oscars jedenfalls für den besten Score. Dö. Ja, wir haben es bei den Oscars schon sehr oft gehört, immer wenn der unter den Nominierten war oder halt jemand auf die Bühne durfte, kam. Mhm. Dö, dö, dö. Ist auch so ein komischer Ohrwurm, den man so hat. Es sind ja so drei Töne, aber es lässt einen nicht los. Drei sehr bedrohliche Töne. Ich glaube, das funktioniert für den Film sehr gut. Mhm. Des Weiteren halt bester internationaler Film. Natürlich beste Kamera bzw. Cinematografie und Production Design. Und ich würde sagen, auf jeden Fall alle vier verdient, wenn nicht sogar noch mehr. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und wir kommen jetzt mal zum Film. Vielleicht magst du eine kurze Inhaltsangabe geben, nachdem ich noch kurz erwähnt habe, dass der Film natürlich auf dem Buch von Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues basiert. Und da scheiden sich jetzt die Geister 1928, 1929. Ich sag 28. Du darfst. Ja, es ist relativ schnell zusammengefasst, weil der Hauptbestandteil des Films sind halt Kämpfe, würde ich sagen. Ja. Und dazwischen passieren natürlich Dialoge, aber ist jetzt nicht so. Die Zeitspanne ist halt auch relativ kurz. Also es geht um Paul, das ist der Protagonist. Und der zieht mit seinen Freunden anfangs sehr enthusiastisch in den Krieg. Die melden sich auch freiwillig als Soldaten, um für Deutschland zu kämpfen. Aber nach und nach werden sich halt alle dem Ausmaß bewusst und überhaupt bewusst, was Krieg bedeutet. Dass da halt wirklich Menschen sterben, man Menschen töten muss. Das ist Schlimmes, dass da furchtbare Zustände herrschen. Ja. Nach und nach sterben sehr viele Personen, die Paul auch sehr wichtig sind. Diese ganze prekäre Lage kommt natürlich dazu. Es spielt an den letzten Kriegstagen. Also am Anfang noch nicht, das fängt im Jahr 1917 an, aber der Hauptteil des Films spielt 1918 und ich glaube, der Zeitsprung ist zum Oktober 1918 hin. Und ab da geht es dann halt weiter, also so einen Monat lang circa, ist noch Krieg. Genau, der zweite Handlungsstrang ist so ein bisschen die Verhandlungen mit den französischen Truppen über einen Waffenstillstand und so ein anderer General, ich weiß nicht genau, der eher so kriegsenthusiastisch ist und irgendwie noch will, dass die Leute weiterkämpfen. Also es geht halt eher um die etwas höher gestellten Leute im Militär oder in der damaligen deutschen Politik. Und es endet mit einer letzten Schlacht kurz vorm Waffenstillstand, der um 11 Uhr am 11.11. sein soll. Und ich glaube, um 10.45 Uhr beginnen sie nochmal ordentlich zu kämpfen. Ja. Und das ist sozusagen das Ende des Films. Ja. Genau. Wir haben den Film zusammengeschaut an 3 Tagen leider, der anderen Termine geschuldet, musste man es ein bisschen aufteilen. Und was uns beiden relativ schön aufgefallen ist, beziehungsweise warum Yves mich nach ungefähr einer Viertelstunde gebeten hatte, war doch Untertitel anzumachen. Stimmt. Bei einem deutschen Film. Weil man wirklich nicht viel verstanden hat, weil viel genuschelt wurde. Kam, glaube ich, auch noch hinzu die ganzen Uniformen und es war irgendwie viel Schlamm und es war laut. Ja, drumherum war halt auch eine große Geräuschkulisse. Genau, deswegen haben wir den Film tatsächlich mit Untertiteln geschaut. Mhm. Das stimmt, da war ich doch mal ein bisschen irritiert. Genau, ich weiß nicht, wie viel man spoilern darf. Schon viel, oder? Aber ich würd jetzt behaupten, die meisten Leute kennen das Buch aus dem Schulunterricht. Ja, und sonst haben die wahrscheinlich auch viele den Film gesehen. Nachdem. Oder von ihrem Literaturstudium. Ach so, redet da jemand aus Erfahrung? So wie ich. Ich hatte mir eben noch mal kurz die Anfangsszene angeschaut. Ja. Weil der Film fängt ja damit an, dass auch, dass man eine Kriegsfront sieht, wo ein gewisser Heinrich quasi in die Schlacht geschickt wird von seinem Kommandanten und eben kämpft und so weiter. Dann sieht man in sehr vielen Close-Ups, generell dieser Film hat so unglaublich viele Close-Ups. Also ständig ist irgendwas im Close-Up, gerade wenn so Prozeduren sind, wo irgendwas vorbereitet wird, wie jetzt eben in der Szene, wo halt die ganzen Schuhe von den Gefallenen eingesammelt werden, die Uniform, wo die Uniformen neu genäht werden und so weiter und so fort. Ja. Und in diesem Close-Up sieht man eben, dass die Uniform von diesem Heinrich genäht wird. Ja. Er also gefallen ist, ziemlich wahrscheinlich im Krieg. Und es ist Bild, dann wieder eine Klammer zum Anfang, wo Paul nämlich in den Krieg zieht, denn er bekommt eine Uniform ausgeteilt. In dieser Uniform ist aber noch ein Schild, wo ein Name draufsteht, und das ist das Schild oder die Uniform von diesem Heinrich, der am Anfang gestorben ist. Mhm. Und dann gibt er die Uniform zurück. Der Kommandant. Er sagt dann irgendwie, Entschuldigung, ist die falsche Uniform, die gehört schon jemand anderem. Und der Kommandant, keine Ahnung, was auch immer, sagt dann, nee, die war wohl zu klein für die Person, reißt das Namensschild raus und schmeißt es weg. Ja. Wie schnell, wie austauschbar man auch ist als Soldat, das ist irgendwie krass. Ja. Ja. Und er lässt ja das Namensschild dann so seitlich einfach runterfallen an seinem Stuhl. Da sieht man ja ganz viele andere Namensschilder auch. Ja, stimmt. Das ist nicht die erste Uniform. Diese Anfangssequenz enorm eindrucksvoll, weil sich die ganze Maschinerie, die drumherum in diesem Krieg passiert, einfach sehr stark darstellt. Mhm. Wie du schon gesagt hast, also wir haben diese erste Schlacht, in der noch keiner von den Protagonisten vorkommt. Wir sehen aber, wie Leute sterben, sehr dreckig sterben und wie dann halt das Material, was diese Menschen zurücklassen mit ihrem Tod, eingesammelt wird und wiederverwertet wird. Weil der Mensch ist halt in dem Moment ja nicht mehr zu gebrauchen, er bleibt zurück. Aber das Material, was an ihm ist, ob das jetzt Waffen sind, ob das Stiefel sind, das wird ja alles wieder zurückgebracht, gewaschen, repariert. Menschen kannst du halt nicht reparieren. Ja. Und wird halt wiederverwendet, weil es für den Kriegseinsatz wichtig ist. So, die Menschenleben sind zwar auch wichtig, aber halt haben nicht diese Wichtigkeit, denn sie werden ja leichter verschmerzt, sag ich jetzt mal, als Kleidung. Die sind halt absolut austauschbar. So wirkt jedenfalls, ja. Menschenleben. Also generell der ganze Film, die Hauptrolle hätte jeder sein können. Der Soldat in diesem Krieg war. Es hätte auch dieser Heinrich sein können. Im Prinzip war diese Anfangssequenz wie der ganze im Westen nichts Neues Film, nur halt von einer anderen Person und in 2 Minuten. Also Kurzfilm. Genau, man hätte halt jede Person begleiten können und es wäre halt immer wahrscheinlich dasselbe Schicksal gewesen. So. Ja. Das ist halt irgendwie krass, wenn man sich das so vor Augen hält. Ich meine, man sieht ja auch, wie viele Freunde von Paul sterben und letzten Endes auch er. Alle. Also alle sind tot und gut, es ist der letzte Kriegstag, zumindest bei Pauls Tod, aber wer weiß, wer zum Beispiel die Uniform von den anderen vielleicht noch bekommen hat oder so. Also es ist halt auch alle, mit denen wir sozusagen im Film, die wir da begleitet haben, sind letzten Endes halt auch austauschbar. Und es ist halt krass. Das war schon erschreckend, aber auch erschreckend gut dargestellt. Mhm, und das stimmt. Fand ich jedenfalls. Ja, absolut. Ich fand auch die, bevor ich es vergesse, ich fand die Aufnahme sehr gut. Mhm. Am Anfang sehen wir ja diese Naturaufnahme, diesen Fuchsbau. Und dann ist so die Kamera vom Boden in den Himmel gerichtet und wir sehen solche Bäume kreisrund und nach oben zulaufend und dann so kreisrund den Himmel. Mhm. Dahinter. Und das sieht halt aus wie so ein Kanonenrohr, wie so lang ist, wo du gerade durchguckst. Stimmt. Ja. Das fand ich ganz. Und dann hörst du da schon aus der Entfernung diese Artilleriegeschosse. Ja. Und dann setzt dieses Dö, Dö, Dö ein. Ja, zum ersten Mal hört man das da. Ja. So in seiner Reihenform, dieses Hauptschirm. Ja. Das fand ich schon wahnsinnig gut gemacht, weil es da schon dieses Bedrohliche rüberkommt. Und dann, ein paar Minuten später dann halt, wenn die sich auf diesem Marktplatz da treffen, die Figuren, um sich zu verpflichten, freiwillig zu verpflichten für den Krieg, weil die brauchen die Unterschrift von den Eltern, sind ja alle noch minderjährig. Ja. Jedenfalls, Paul auf jeden Fall, der ist 17. Und Paul hat halt die Unterschrift nicht bekommen, der ist 17 und fälscht die dann. So. Mhm. Und so wie die sich treffen und darüber reden, dass sie sich jetzt verpflichten, hört man im Hintergrund oder aus dem Off solche Marschtrommelschläge. Genau. Das klingt wie so Gewehrsalven. Ja. Hatte ich den Eindruck jedenfalls. Ja. Dass da auch schon, jetzt geht's gleich los, geht's gleich in Kampf. Jetzt wird's gleich gefährlich. Also es deutet schon an, dass es eine falsche Entscheidung ist. Irgendwie. Weil da sind sie alle noch zusammen, später ja dann mehr oder weniger getrennt, ob durch Tod oder durch Kriegswirre. Ja. Ich habe auch im Making-of gesehen, dass halt diese Eingangssequenz, also diese drei Töne, dann dieses Schlagzeug, und das geht ja dann über, dass die Jungs zusammen marschieren und dabei ein Lied singen. Ja. Und alle noch voll enthusiastisch sind. Und im Hintergrund kommt aber trotzdem immer wieder diese drei Töne und die Musik. Das ist wohl das Lieblingsstück vom Komponisten gewesen, weil er meinte irgendwie, dass man in diesen paar Minuten irgendwie alles sieht. Also man hat das ganze Spektrum von Helligkeit zu Dunkelheit in der Musik. Es ist ja irgendwie hoffnungsvoll, aber auch melancholisch und ja, halt dieses Thema, das bedrohlich ist, sich immer wieder wiederholt, auch in abgewandelter Form. Mhm. Genau, dass es eben sein Lieblingsstück ist. Und ich meine, dafür hat er, denke ich, den Oscar auf jeden Fall verdient. Also es war schon sehr stark gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr eingängig. Aber wo du es auch gerade sagtest, von Helligkeit zu Dunkelheit wollte ich jetzt sagen, ist ein Quatsch. Ja, wo die sich auf dem Marktplatz treffen. Ja. Ist es ja noch ein relativ warmes Bild, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Doch, schönes Wetter war da, glaube ich. Schönes Wetter und bei dem Marsch dann, wie so marschieren ins Feld, trübt sich schon langsam ein und ich glaube, ab dann ist von den Farben einfach nur noch alles entsättigt. Ja. Es könnte auch fast schon ein Schwarz-Weiß-Film sein, eigentlich. Mhm. Weil viele Farben kommen da nicht mehr drin vor. Das war. Stimmt. Und ich fand auch, der Film arbeitet auch viel kontrastierend mit Naturaufnahmen. Mhm. Es ist ja immer so stille Naturaufnahmen, hinten im Hintergrund ein bisschen Nebel. Das sieht irgendwie beruhigend aus, aber auch ein bisschen bedrohlich, weil halt die Farben so weg sind. Ja. Und dann manchmal halt im Hintergrund auch dann Schüsse und so weiter. Ja. Und dann in den Kriegsszenen, im Grunde ist das ja nichts anderes als das gleiche Gelände, wo die dann kämpfen. Und da ist einfach nur noch eine komplette Matschlandschaft. Mhm. Da ist ja nichts mehr von Natur zu sehen, weil alles zerbombt ist, alles zerschossen ist, die Gräben da durchlaufen, die Natur da in dem Sinne zerschneiden. Mhm. Ja, das fand ich schon sehr gut so reingeschnitten. Sowieso, die Kamera ist so geil in diesem Film. Also, ja, auch da finde ich den Oscar mehr als nur verdient. Diese ganzen Close-Up-Aufnahmen und diese überkrassen Naturaufnahmen. Es gibt eine Szene, die fand ich ist irgendwie mega nice aus. Das ist so nachts im Wald und im Hintergrund auch wieder Nebel. Man sieht den Mond. Und die Autos fahren so ganz leise, also die Autos mit den ganzen Soldaten, so um die Ecke und haben vorne eben die zwei Scheinwerfer an, dass sie um so eine kleine Kurve fahren und dann gehen die nach und nach eben aus, damit wahrscheinlich der Feind sie nicht sieht. Das sah irgendwie so aus wie so welche Monster mit leuchtenden Augen, die sich durch so einen Wald bewegen. Also ich weiß jetzt, irgendwie so was Mystisches und so. Es sah irgendwie einfach übertrieben nice aus und einfach diese Kamera war so super, wie sie auch immer mitrennt im Krieg sozusagen und so. Ja, da ist viel Bewegung drin. Genau, sehr viel Bewegung. Fand ich super. Das hat mich ein bisschen an 1917 erinnert. Ah, okay, dann habe ich das so gesehen. So lang rennen und die Kamera irgendwie so im 90-Grad-Winkel zu den Personen mitfährt. Mhm. Das kommt da auch relativ häufig vor. Ja, wahrscheinlich kann man anders diese ganzen Kriegssachen auch gar nicht einfangen, ne? Musste halt. Ja, es war. Ist sehr dynamisch. Ja, sehr dynamisch, aber die haben das sehr effektiv gemacht. Also bist immer mittendrin, hast du das Gefühl. Krass, okay. Und das macht es noch umso erschreckender irgendwie. Also es geht ja wirklich Du guckst den Film ja nicht einfach nur, sondern du erlebst ihn, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist sehr immersiv, auf jeden Fall. Ja, sehr immersiv, sehr intensiv. Ja. Auch von die Gräuel, die da halt zu sehen sind. Ob da jetzt ein Panzer über einen schreienden Menschen fährt. Das war so eine Granatfeuer weggerissene Beine zu sehen sind, ja, oder so. Ja. Ja. Und halt, weil ich finde, dadurch, dass man über Paul so wenig weiß, du erfährst ja fast nichts, oder generell erfährst du eigentlich fast nichts über die Person privat, in Anführungsstrichen. Ja. Und dadurch bieten die eigentlich viel Identifikationsfläche, weil du kannst ja ein bisschen dein eigenes Schicksal so ein bisschen so reininterpretieren, oder du kannst halt viel, hast halt viel Spielraum, dir so Gedanken zu machen, um sein Privatleben und vielleicht auch irgendwie persönliche Dinge mit einfließen zu lassen. Dadurch ist es irgendwie nochmal viel immersiver. So. Ja. Fand ich sehr stark gemacht, auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, auch ein Unterschied zum Buch, weil da zum Beispiel zwei Hauptsachen mit vorkommen, die im Film komplett ausgespart werden. Okay. Das ist einmal so ein Heimatbesuch. Ah. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Paul nämlich eigentlich eine Verlobte zu Hause oder eine Frau, mit der er sich verloben will oder so, und Familie, die Eltern. Krass. Das kommt im Buch mit vor, ich weiß. Aber das klingt eigentlich total wichtig. Einige, die es präsenter haben, werden jetzt natürlich sagen, ich Quatsch rede, weil ich es nicht mehr so in Erinnerung habe. Aber wenn es vorkommt, klingt es ja total wichtig, weil es ja so eine Emotionalität aufbaut irgendwie. Ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, sagt er da halt auch nicht so viel, weil er gar nicht weiß, wie er mit denen reden soll. Ja. Ich glaube, eher darum geht es, dieses Trauma. Zurück sein im normalen Alltag, wo du gar nicht mehr so richtig Anschluss findest. Du kannst gar nicht, also er kann halt nicht von dem erzählen, was er im Krieg erlebt. Ja. Er weiß gar nicht, wie er mit den Leuten reden soll. Und ist dann eigentlich froh, wenn er wieder an die Front kommt, weil er mit denen halt das Schicksal teilt. Das Schicksal teilt, ja, genau. Mhm. So. Das ist hier halt ausgespart im Film. Ist eigentlich nicht falsch, weil ich das, was du jetzt gerade gemeint hast, dass dadurch halt eher diese, was will ich jetzt sagen, dass dadurch halt eher diese Möglichkeit besteht, dass man sich mit der Person deutlich mehr identifizieren kann. Ja. Weil da der persönliche Ballast, die Person halt mitbringt jedenfalls, halt gar nicht dargestellt wird. Ja. Obwohl natürlich auch, wenn was Emotionales im Film ist, catcht einen ja immer als Zuschauer. Man weiß, da ist noch Familie dahinter, da ist noch eine Frau zu Hause. I don't know. Ja, aber das ist ja gar keine Kritik so am Film, sondern es ist halt nur so eine andere Art und Weise, finde ich, um mich auch mit reinzuziehen. Aber ich finde, das ist in der Szene, die im Film ist, schon stark genug dargestellt, als die in diesem großen Krater sind, diesem Minenkrater. Mhm. Er und ein französischer Soldat. Ah, boah. Und er ihn dann mit letzten Kräften noch töten kann und dann in seinen Unterlagen halt die Bilder von Frau und Kind sieht und dann irgendwie darin sein eigenes Schicksal, also sein eigenes Schicksal liegt da jetzt vor einer Leiche, die er gerade zur Leiche gemacht hat. Mhm. Das hätte aber ja genauso gut umgekehrt sein können. Mhm. Du hast ja dann diesen emotionalen Moment, wo er so komplett fassungslos von dem ist, was er getan hat, was um ihn herum passiert, dass er das ja sein könnte. Wird zwar nicht so gesagt, aber ich glaube, das ist die allgemeine Lesart, auch im Buch. Ja, die Szene war übel intensiv, fand ich. Ja. Weil er am Anfang noch so durch wahrscheinlich Wut, aber irgendwie auch, weil er verletzt halt wurde, ja, und sowas, getrieben halt auf diesen Soldaten einsticht und dann irgendwann so zurückweicht und man sieht irgendwie so in seinem Gesicht, wie ihm so langsam bewusst wird, was er da gerade getan hat, und dann fängt er auch so zu schreien und so, und es ist, glaube ich, auch keine Musik in der Szene gewesen, sondern wirklich reines Gefühl, in Anführungsstrichen, reine Emotion. Es war so krass dargestellt, fand ich. Dann irgendwie auch diese Reue, die mitkommt, weil er ist ja an sich bestimmt kein schlechter Mensch, aber er hat trotzdem gerade einen Menschen getötet, weil er das irgendwie dazu gedrängt wurde. Und genau, da sieht man eben halt auch, dass diese Person Familie hat und es ist irgendwie, er versucht ihn ja irgendwie noch so zu retten. Und, aber es geht natürlich nicht mehr, weil er halt, weiß nicht, wie oft eingestochen hat. Also es tupft ihn dann mit einem Lappen voll Regenwasser irgendwie das Gesicht ab. Ja, wir machen ihn auch so ein bisschen sauber und so. Es ist irgendwie eine übel krass intensive Szene gewesen. Ja. Ja, fand ich auch sehr gut gemacht. Und natürlich kommt da Emotionalität oder auch, weil Kat, eine der Hauptrollen, von ihm erfährt man halt auch, dass er eine Frau hat und einen Sohn verloren hat an einer Krankheit und so. Und er erzählt auch, dass er sich freut, wieder zu seiner Frau zurückzugehen. Und im Brief von der Frau kommt halt auch vor, dass sie dann zusammen ans Grab gehen vom Sohn. Also ja, über die anderen Charaktere kommt dann natürlich ein bisschen was, vielleicht mal mit einer Hintergrundgeschichte und mehr Einzelschicksale, die man dann vielleicht noch erfährt. Ja. Ja. Was ich bemerkenswert im Vergleich zum Buch noch finde, ist, dass in diesem Film jetzt die Ausbildung, die Soldatenausbildung komplett ausgespart wird auch. Mhm. Also die schreiben sich ein und dann sind sie eigentlich schon auf dem Weg an die Front. Ja. Und wir als Zuschauer erleben dann genauso wie die den Krieg als ersten Eindruck sozusagen. Also wir lernen mit der ersten Schlacht, was Krieg ist. Ja. Die sind ja dann in dem Bunker. In diesem Graben da, genau, in diesem Bunkergraben nachts. Und ich glaube, der Paul ist das, der irgendwas hört und denkt, er müsste schießen. So, er schießt und plötzlich schießt halt von der anderen Seite ein Franzose ihm den Helm vom Kopf. Und dann kommt irgendein Offizier an und sagt, was macht ihr da für einen Scheiß? Wenn du schießt, dann verlager deine Position, sonst sehen die halt das Mündungsfeuer und schießen logischerweise zurück. So, und also, ich will jetzt nicht sagen, wie die größten Anfänger, aber so ein bisschen schon sehr ahnungslos, ja, wie die da reingeschmissen werden und wir als Zuschauer das dann halt auch miterleben. Und das sind halt immer so im ganzen Film über so erste Male, die man miterlebt in dem Sinne, wenn dann das erste Mal so eine Artilleriebeschuss ist, wenn die sich in diesem Bunker da verstecken und da irgendein Offizier sagt, ja, das läuft jetzt so und so ab. Die verlagern das Feuer halt alle 2 Minuten und rücken dann mit ihren Truppen nach. Oder halt, wie du schon gesagt hast, diese bemerkenswerte Szene, wenn die Panzer das erste Mal auftauchen. Das war so krass. Ja. Die halt da wie so, wie ich sag, mythische Figuren aus dem Nebel heraus auftauchen. Und die haben gar keine Chance. Die schießen zwar mit ihren kleinen Gewehren dagegen, aber der Menschenverstand sagt ja schon, das Ding, gepanzerte Fahrzeuge, da passiert nichts. Obwohl, da habe ich in einem Video gesehen, dass es zu der Zeit auch wirklich neu war, dass es Panzer gab. Also, dass es durchaus möglich ist, dass die wirklich zum ersten Mal in ihrem Leben Panzer gesehen haben. Und ja, das glaube ich. Nicht wussten, wie sie halt damit umgehen oder was einen erwartet. Ja. Nur so als kleine Info am Rande. Ja. Als weitere Info, die haben früher auch, um den Feind zu erschrecken, so aufblasbare Panzer benutzt. Weil du einfach da schon Leute in die Flucht schlagen konntest, wenn du ein paar Panzer aus weiter Entfernung so aufgepustet hast. Dann waren die einfach zu sehen, weil die wussten, dass die keine Chance gegen die Dinger haben. Ja. Wenn die nicht selber zufälligerweise Panzer gerade da hatten. Vor allem, wenn sie dann echte sind, dann wird es schwierig. Ja, so dieses Spiel mit der Angst. Ja, die du ja durchaus wahrscheinlich schnell hast, wenn du im Krieg bist. Das hat man auch voll gesehen, wie am Anfang dieser Enthusiasmus ist. Dann kommen sie halt an, sehen so die ersten Leichen, dann kommt so diese Ernüchterung und spätestens im Bunker kommt halt pure Angst. Ja. Das ist halt so eine, da sehen wir ja auch wieder diese, wie sagt man, Routine nach so einem Angriff. Da haben wir am Anfang und die haben wir dann am Ende auch. Ja. Dieses, kommt ein Offizier an, fragt, geht's dir gut? Wenn es dir gut geht, wirst dir so ein kleiner Beutel gegeben, dann sollst du die Hundemarken einsammeln von den gefallenen Soldaten. Ja. So. Dass sie schon Hundemarken kriegen, ne? Ist auch irgendwie wieder so unmenschlich. So wie das halt am Anfang der Paul machen muss, ist es dann am Ende des Films ein anderer Junge, der wahrscheinlich in dem Moment das erste Mal im Kampfeinsatz war, so wirkt es jedenfalls. Mm. Und der darf dann quasi mit Kapitulation, mit Waffenstillstand, dann unter anderem eigentlich von Paul auch die Hundemarke einsammeln. Ja. Ja. Haben wir noch was zu den Toten? Ist das der Plural von Tod? Ich weiß nicht. Aufgeschrieben, ja, von den Charakteren, also zum Teil. Ich finde, dass der Selbstmord von Tjaden, das ist auch einer, glaube ich, der schon ein bisschen länger im Krieg ist, als Paul und seine Freunde dazustoßen. Und der wird halt bei einer Schlacht im Bein verletzt, also ihm wird reingeschossen ins Knie oberhalb des Knies, also so Oberschenkel. Und ja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Bein eigentlich amputiert werden muss. So. Ja. Und er hat halt eigentlich aber Anführungsstrichen noch Pläne. Er wird halt gern Landjäger werden. So. Ja. Und ihm wird halt irgendwie klar, als er da liegt und mit Paul spricht, dass es niemals passieren wird. Ja. Er kann das Bein selber nicht sehen, deswegen lässt er sich quasi sagen, ob alles gut ist. Ja, und da kommt auch nochmal wieder so diese Aussichtslosigkeit, die wahrscheinlich die ganzen jungen Leute damals im Krieg verspürt haben, weil Paul und Kat bringen ihm halt später am Abend Suppe und er nimmt dann halt die Gabel von dem Besteck. Er fragt sogar noch nach dem Besteck, wahrscheinlich da schon mit einem Plan dahinter, und sticht sich da mehrfach mit der Gabel in den Hals und stirbt dann eben. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil ihm klar ist, er wird niemals diese Pläne erreichen, er wird sein Leben lang gezeichnet, sowohl durch sein eventuell verlorenes Bein als auch vom Krieg traumatisiert durchs Leben gehen. Und es wird halt nie wieder schön sein. Und dann fand ich es auch so krass, wie dann einfach so ein anderer Verwundeter die Suppe, die eigentlich für Tjaden bestimmt war, nimmt und einfach isst. Ja. Also es ist halt so völlig egal für viele andere, dass da gerade jemand gestorben ist. Und ja, das fand ich irgendwie auch einer der krasseren Tode, weil es irgendwie so alles widerspiegelt, wofür Krieg irgendwie steht oder halt Verluste im Krieg. Die Entindividualisierung. Genau. Und ich fand sowohl Kats Tod als auch Pauls Tod am Ende beide so ein bisschen over the top. Also, dass jetzt Kat von einem Kind erschossen wird und dann irgendwie sich noch so nach Hause schleppt und dann irgendwie stirbt, fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Es wurde, glaube ich, reingebaut, weil der halt irgendwie schon so eine Art großer Bruder vielleicht für Paul war und dass halt der Zuschauer dann nochmal ein bisschen emotional leidet so. Aber irgendwie, der hat so viele Schlachten überlebt und dass es dann letzten Endes von einem Kind ist, obwohl die auch schon voll weit weg sind, also dass es irgendwie den ganzen Weg auch hinterhergerannt ist, hatte ich mir natürlich auch irgendwie mega gewundert. Naja, fand ich so ein bisschen unnötig dramatisch, um ehrlich zu sein. Ja. Und Pauls Tod halt auch. Also es ist halt, der stirbt halt literally 30 Sekunden vor Waffenstillstand. Und was, das ist tatsächlich auch anders als im Buch. Im Buch stirbt er so ein paar Monate, ein paar Wochen davor, ich glaube im Oktober oder so. Wo der Krieg einfach noch ein paar Tage halt eben andauert. Und das hat für meinen Vater sehr kritisiert. Der hat nämlich den Film vor mir gesehen und meinte dann halt, dass ihn das übel gestört hat, weil er das halt auch, ja, den Film nimmt sich da sehr viel künstlerische Freiheit, um es ein bisschen dramatischer zu machen, als es sein muss oder als es eben im Buch ist. Konnte ich auch nachvollziehen, die Kritik dann, als ich den Film gesehen hatte. Was ich aber wiederum schön fand, was, glaube ich, auch wieder eine Anspielung aufs Buch ist. Da steht nämlich drin, dass sein Gesicht beinahe friedlich aussah, als er gestorben ist. Und ich fand im Film irgendwie auch, also er sah halt einfach so, ja, friedlich in Anführungsstrichen aus. Wahrscheinlich. Als wäre er eingeschlafen. Ja, genau, als wäre er eingeschlafen. Das fand ich ganz gut dann wiederum gemacht. Ja. Was ich noch anmerken wollte kurz, weil ich vorhin vergessen hatte, die eine Erwähnung zu machen, dass die in den Gräben und auf dem Feld durch den ganzen Matsch und durch die fehlenden Farben irgendwie aussehen wie Geister. Ja, und die Augen leuchten übel krass von allen immer. Das fand ich, boah, weiß auch nicht, ob das irgendwie vielleicht auch metaphorisch dafür stehen soll, dass sie eigentlich noch so jugendlich sind und tugendhaft und irgendwie so ein inneres Leuchten haben. Im ganzen Kontrast zum Schlamm. Außer heftig. Ja, das stimmt. Ja. Was wollte ich noch sagen? Achso, du hast ja schon am Anfang gemeint, bei der Inhaltsangabe, dass die ganzen Kriegsgeschehnisse im Kontrast sind zu den Kapitulationsverhandlungen, die noch gezeigt werden. Mhm. Wo sich die abgesandten Deutschen in einem Zug treffen mit den verantwortlichen Franzosen. Mhm. Und ich fand die Ordnung und die Sauberkeit, die da herrscht, halt im beeindruckenden Kontrast zu dem, was wir im Rest des Films zu sehen bekommen. Und auch die Farben natürlich Farben, dann. Stimmt. Ja, die haben so schönen blauen Teppich im Zug und, glaube ich, rot sagt man. Und so rote Wände. Ach so, ja. Glaube ich. Und auch so Samtsitze und sowas, glaube ich. Also alles sehr prunkvoll. Und sehr Porzellangeschirr mit Goldrand. Und auch echt immer viel Essen. Ja. Die haben sehr viel Essen. Also die Soldaten müssen die ganze Zeit immer drum kämpfen und suchen. Und selbst während gerade ein Einsatz ist und eine Schlacht, sobald irgendwas zu essen zu sehen ist, dann nehmen sie sich's, weil sie sonst keine Chance haben. Ja. Und dort wird halt gemäkelt, wenn das Croissant vom Vortag ist. Ja, stimmt. Das war schon stark. Das kommt im Buch ja auch gar nicht vor, diese Kapitulationsszenerie. Habe ich auch gesehen im Video, dass da so ein paar Charaktere oder so ein bisschen dazu gedichtet wurden. Aber fand ich auch in Ordnung, gar nicht so schlecht. Genau, ist ja auch eine andere Art von Darstellung und neue Interpretation. Da kann man ja mal was dazu dichten, wenn es für den Film Sinn macht. So. Ja. Was ich auch noch ganz gut fand dann am Ende, dass der Abspann komplett still war. Das stimmt. Hat irgendwie nicht noch so, weiß ich nicht, es war so, okay, der Krieg ist vorbei. Es sind so und so viele Menschen gestorben, wird dann auch eingeblendet dann halt. Also, dass im Ersten Weltkrieg 17 Millionen Menschen gefallen sind. Und dass die einen da halt dann leise rausgelassen haben, dachte ich mir so, ja, das brauche ich jetzt irgendwie auch. Ja, bevor dann halt das nächste Artilleriegewitter mit dem Zweiten Weltkrieg starten wird. Denn wir sehen ja in den Kapitulationsverhandlungen schon den Ansatz dessen, was dann zum Zweiten Weltkrieg führen wird, unvermeidlich. Ja. Indem halt, jetzt nicht sagen unverdient, aber dem Deutschen Reich da Bedingungen aufdiktiert werden, die nur ins Verderben führen können bei der Bevölkerung. Und so ist es ja leider geschehen. Ja. Naja, was willst du machen? Hast du noch was? Zum Film eher wenig. Vielleicht noch, was ich ganz süß finde, so die kleine Side-Story mit Franz und seiner französischen Dame. Also, mit ihrem kleinen Tête-à-Tête, wo er dann so einen Schal mitbringt und das wird irgendwie auch durch den Film getragen, so ein bisschen als so Hoffnungsträger. Ja. Fand ich irgendwie ganz schön. Und die Szene mit Kropp und seiner Posterdame war irgendwie auch niedlich. Der so irgendwie eigentlich davon, glaube ich, nur träumt, eine Frau, eine schöne, nette, tolle Frau zu bekommen. Ja. Und das dann so, das Poster so ein bisschen seine Wünsche, sein Begehren symbolisiert. Ja, ist irgendwie ganz niedlich. Und das war der Typ, der bei Luden übrigens die Hauptrolle gespielt hat, Aaron Hilmer. Ja. Bester Mann. Ich hätte noch so ein bisschen Background-Wissen. Also, gedreht wurde in Tschechien wurde vieles gedreht. Die haben im Vorhinein bereits nach so zerstörten Häusern und Höfen gesucht, bei denen man nicht mehr so viel machen musste, damit es halt auch so authentisch wie möglich ist. Das fand ich ganz cool. Die Größe der Schützengräben wurde abgemessen. Also die haben wirklich genau die Zeit gestoppt, okay, wie lange läuft eine Person in der Szene zu dem Angriff, wird zurückgeschlagen, wo geht die Explosion hoch und so weiter, wird alles gestoppt und dann übertragen in eben Entfernungen. Letzten Endes war der Schützengraben 250 Meter lang und das Schlachtfeld 3 Fußballfelder groß, damit alles reinpasst. Ja. Irgendwie auch riesig, absurd, dass man alles machen muss und wie groß so ein Film eigentlich ist, obwohl er nur einen Schauplatz hat. Aber ja. Es gab in der Maske, hatte eine Maskenbildnerin gesprochen, die meinte, es war ganz interessant, weil die, dass der Film ja irgendwie nur schlammig ist, dass sie ganz viele verschiedene Schlammvariationen erschaffen mussten, weil Schlamm, der irgendwie frisch ist, sieht ja nochmal anders aus als Schlamm, der trocken ist, Schlamm, der dann wieder nass wird, hochgewirbelter Schlamm von der Explosion und so weiter. Also sie haben sich da viel einfallen lassen müssen, sowohl für ja eben die Maske als auch für die Kleidung. Wie sieht die aus nach dem Kampf, nach dem Kampf, nachdem er vielleicht dadurch gefallen ist oder so. Und dass es wohl eine sehr, sehr große Herausforderung war, aber auch eben sehr viel Spaß gemacht hat. Genau. Dann hatte ich noch ein Interview gesehen, wo halt der Hauptdarsteller, Felix Kammerer, heißt er, glaube ich, und Edin Hasanovic ein bisschen Fragen beantwortet haben. Die meinten, dass vor allen Dingen krass war, wie körperlich dieser Film ist. Die hatten ein extra Bootcamp davor, wo sie vor allen Dingen Knie und Knöchel trainiert haben, weil dieses Schlammrennen halt krass anstrengend sein muss. Das glaube ich. Dass plus, alles uneben ist. Ja, einfach. Genau. Und nachgibt ja auch. Ja. Und die ja teilweise dann auch sich irgendwie reinstürzen müssen. Die müssen halt rennen und so. Es ist halt eine krass körperliche Arbeit. Zudem, es war wohl das Kostüm auch sehr schwer, das die hatten. Ja. Die Gewehre waren wohl auch ein paar Kilo. Die Rucksäcke, mit denen die teilweise ja auch rumrennen. Also viel schwere körperliche Arbeit. Die haben vorher Waffentraining gehabt und wohl auch gelernt, wie man sich als Soldat auch wie man irgendwie kommuniziert, wie man sich bewegt, weil das irgendwie auch nochmal anders ist als bei jedem anderen oder in anderen Feldern. Und all das haben sie halt eben gelernt. Und es war wohl relativ einfach, durch diese ganzen Umstände in die Rolle einzufinden. Plus, es gab so Leichendummies. Also viele der Leichen, die man im Film sieht, gerade die bei denen eben Gliedmaßen fehlen, sind halt keine Schauspieler, sondern eben Puppen hergestellt aus, ich glaube, irgendwie Schaum, Stoff. Dann haben die so einen Plastikschalenkörper bekommen und Silikon für die Wunden. Und immer frisch mit Kunstblut, immer bevor gedreht wurde, wurde es nochmal eingepinselt. Und die lagen aber halt irgendwie teilweise wohl vor den Umkleidecontainern von den Schauspielern. Und irgendwann haben die halt gesagt, ja, könnt ihr die vielleicht weglegen und die woanders präparieren, weil es ist ein bisschen bedrückend, immer diese Leichenpuppen zu sehen, wenn wir uns umziehen. Ich habe es auch im Video dann gesehen, es sah ultra verstörend aus. Also irgendwie, wie echt diese Gesichter modelliert sind. So geschockt und schmerzerfüllt und so. Ja, das war schon krass. Genau. Ja, so viel erstmal dazu. Wenn wir über den ersten Film sprechen, ich habe nämlich noch so ein paar Sachen aufgeschrieben zum Thema Buch und wie der erste Film wohl ankam. Ja, aber das machen wir dann im nächsten Fall. Genau. Nur, weil ich es eben angeteasert hatte schon, ich habe nämlich gelesen, dass der erste Film einen Oscar als besten Film gewonnen hat. Ach, warte, aber es war kein deutschsprachiger Film. Nee. Da haben wir es, okay. Stimmt. Dann eine amerikanische Produktion. Richtig, richtig. So viel schon mal für nächste Woche. Der Film hat einen Oscar als besten Film gewonnen. In einem Jahr, wo es 2 Oscar-Verleihungen gab, habe ich auf Wikipedia gesehen, was ich auch sehr sass fand. Sehr sass, das Ganze. Ja, ansonsten kurz vielleicht noch zum Dreh an sich. Also es war die erste richtige Filmrolle für Felix Kammerer. Der hatte noch mal in so einem Fernsehfilm vorher gespielt, ansonsten ist er aber Theaterschauspieler. Ja. Und dafür hat er es stark gemacht. Mega gut gemacht. Absolut. Ja. Ich habe mir dann nochmal angeschaut, den Kameramann, weil ich es halt die Kamera so krass fand. Ja. Und der hat einfach nicht viel Bekanntes vorher gemacht. Und ich dachte mir so, okay. Leute, macht den groß. Also, ja. Der ist so super. Von daher freut es mich umso mehr, dass er jetzt so viel Anerkennung bekommen hat. Ja. Daniel Brühl war ein Produzent des Films, spielt auch eine der Rollen. Hab jetzt nicht gelesen, irgendwie warum. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass das Erfolg haben wird, keine Ahnung. Aber Bock drauf gehabt. Ja, fand ich auch ganz cool. Das sind viele Einstellungen vom Film One Taker, was ich auch beachtlich fand. Aber klar, bei so Kriegsszenen, die halt sehr dynamisch sind, ist es vielleicht besser, alles in einem Take zu machen. Ja. Obwohl man kann nicht auch viel, sonst zu viel halt zurück. Man kann natürlich auch viel schneiden, aber vielleicht wird es dadurch auch zu hektisch. I don't know, aber das fand ich auch krass. Das ist die erste deutsche Verfilmung des Buchs. Ja. Und Dreharbeiten, und das hat mich stark gewundert, gingen nur von März bis Mai. Das ist übel kurz, oder? Die hatten auch nicht viel Geld, habe ich gelesen. Echt nicht. Obwohl also Daniel Brühl Produzent war. Dafür, dass es so teuer aussieht, ja. Hatten die wohl gar nicht mal so viel Kohle. Krass. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch nicht viel gebraucht. Jeder Drehtag kostet ja Geld. Ja. Also, ja, fand ich krass, wie kurz es war. Aber war schon ein krasser Film. Ich bin gespannt, wie der erste ist. Ich habe gehört, der soll auch sehr, sehr gut sein, der von 1930. Ich habe mal in der Uni damals ein, zwei Szenen gesehen, die waren schon sehr beeindruckend. Also, bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Bin lange nicht gesehen. So, dann kommen wir noch zu unserer Schlusskategorie. Nice oder Scheiß? Ich habe 10 Filme mitgebracht und du darfst kurz sagen. Nice, Scheiß. Mittelnice. Nice, Mittelnice. Ultra stark. Fangen wir doch mal an. Okay. Lambok. Aha, der ist super. Nice, der ist so witzig. Das ist der alte, ne? Der neue ist Lambok. Ja. Ja. Ja, geil. Das ist doch das mit der Pizza, wo die das Gras unter der Salami... Ja, stark. Ultra nice, sehr funny. Eigentlich bin ich so ein großer Fan von Moritz bleibt treu, aber der Film ist schon gut. Mädchen, Mädchen. Ja, auch super funny. Okay. Nice, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Der ist super. War das der Film, wo die auf dem Fahrrad... Ja, den Orgasmus hat. ...übers Kopfsteinpflaster fährt? Mhm. Okay. Stark. Das Leben der Anderen? Habe ich leider nicht gesehen. Oha, ja. Okay. Von daher kann ich nicht viel dazu sagen. Aber wir hatten ja Ulrich Mühe auch schon mal im Podcast bei Funny Games. Ja. Da war der super. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein starker Film ist. Ja. Hoffe, ich komme da mal zu. Der Untergang? Das ist der mit Hitler, ne? Ja. Den habe ich, glaube ich, auch. Bruno Ganz als Hitler. Den habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Kenne ich nur so ein paar Szenen draus. Goodbye Lenin. Den habe ich gesehen. Den finde ich nice. Den mag ich gern. Der ist irgendwie süß gemacht. Ja. Toni Erdmann. Habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich sogar im Kino gesehen damals. Da hatte ich hier vom Plasma-Spenden so einen Movie-Choice-Gutschein, den ich dafür eingelöst habe. War es das wert? Absolut. Ja? Absolut. Ich glaube, 2,5 Stunden, aber es kommt ja nicht so vor. Krass. Ich habe den Trailer gesehen, der hat mich gar nicht gecatcht. Er ist so gut, der Film. Mein Papa fand den, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Und dem vertraue ich immer viel bei Filmen, deswegen. Ja. Ja. Außer bei Im Westen nichts Neues. Ja, vielleicht, wenn natürlich mal mit dem Gedanken dran geht, dass es genauso ist wie im Buch, ist natürlich oft schwierig bei Buchverfilmungen. Ja, das stimmt. Von daher sehe ich ihm das mal ausnahmsweise nach, aber ja. So, Lola rennt. Oh Gott, den habe ich auch nicht gesehen, aber den würde ich gern sehen. Ach ja, hier. Allein diese Intro-Szene ist ja sehr prägnant. Ja, von daher würde ich den schon, ja. Die Welle. Den habe ich gesehen. mochte ich auf jeden Fall auch. Hat natürlich das eigentliche Experiment auch sehr überspitzt dargestellt. Also da hat sich niemand umgebracht. Fand es irgendwie cool, Jürgen Vogel in der Hauptrolle zu sehen. Das ist irgendwie selten, ne? Ist eher so der Nebendarsteller. Ja. Und das hat er echt gut gemacht. Und ich mag Frederik Lau, also 2 Pluspunkte. Ja, war schon gut. War nice. Okay. Ja. Okay. Ja, geil. dann haben wir letztens im CineCircle mal geschaut. Also letztens ist auch gut. Also ganze Titel M, eine Stadt sucht einen Mörder. Auch sehr alter Film. Ja. Sehr guter Film. Also kann man sich heute auch noch anschauen und ist trotzdem irgendwie drin. Also trotzdem spannend, es ist trotzdem catchy, es ist trotzdem ultra gut gefilmt und geschauspielert, das ist überragend. Also 10 von 10. Das ist ein Meisterwerk. Ja, schon. Ja. So, als letztes, weiß nicht, ob du den kennst, Der Hauptmann. Nee, glaube nicht. Von 2017 oder so. Er spielt da mit. Lass mich kurz. Aber kennst du den? Ja, ich habe den im Kino geschaut. Ah ja, okay. Klingt auch wieder sehr kriegsmäßig. Da geht es um diese Geschichte letzten Kriegstage, Zweiter Weltkrieg. Mhm. Und ein Mann findet in einer Kutsche oder Auto, nee, es war ein altes Auto, liegen gebliebenes Auto, eine Truhe mit einer Offiziersuniform. Ah, okay. Da gibt er sich halt als dieser Offizier aus. Oh, okay. Klingt irgendwie lustig, aber auch dramatisch. Ja, in den ersten Minuten wird er halt selber gejagt als Deserteur. Mhm. Und entwickelt dann aber eine sehr, also beziehungsweise durch die Uniform vielleicht zeigt sich sein wahres Ich, weil er ist dann sehr böse. Mhm. Ein enorm guter Film. Okay, krass. Es spielt Klingt mit cool. Max Hubacher, Milan Peschel, Alexander Hörbe, Frederik Lau etc. Okay. PP von Robert Schwentke. Mhm. Von 2017. Mhm. Ja, der ist komplett schwarz-weiß. Ah, okay. Es gibt dem auch nochmal irgendwie was sehr Bedrohliches irgendwie, keine Ahnung. Ja. Nach diesem Hauptmann von Köpenick, glaube ich. Ah. Obwohl, das gucke ich jetzt lieber nach, bevor ich wirklich Scheiße rede und dann lieber rausschneiden. Wird nichts geschnitten. Doch, doch, wenn ich das will. Chef. Wo steht denn das? Ja, wir schneiden es lieber raus. Okay. Ja, sagt mir nichts. Der Regisseur. Aber Frederik Lau klingt gut. Milan Peschel kenne ich auch. Ja, dann weiß ich nicht. Das ist der, der leider viel zu oft bei irgendwelchen Til Schweiger-Filmen ja, mitspielt. Ja, der spielt ständig in Til Schweiger-Filmen mit, das stimmt. Der arme Mann. Ja. Ja, haben wir es für heute. Alles klar. Mach das mal. Mach ich mal. So, es war mir eine Freude. Wir hören uns in der nächsten Folge auch gleich wieder, wenn wir dann den alten Film besprechen von 1930. All Quiet on the Western Front ist da der Originaltitel natürlich, weil es eine amerikanische Produktion ist. Yep. Ja, seid dabei, wenn es euch interessiert, aber das tut's ja. Behaupte ich jetzt einfach. Bis dahin. Lasst uns positive wie negative Kritik da auf Instagram, auf Twitter, auf unserer Webseite per E-Mail sind wir zu erreichen. Ich danke Markus mit C für das Jingle-Intro, Outro, musikalische Stück. Lieben Dank nochmal an Georg fürs Intro, Einsprechen, an dich für den Schnitt. Gerne. Und allen dich nochmal, dass du mein Gast warst. Habe ich gern gemacht. Und nimmt alle fleißig bei den Umfragen auf Instagram teil. Ja, bitte. Wir sind sehr bemüht. So, Also, dann lasst euch gut gehen. Wir hören uns. Schöne Woche noch und bis bald. Sanfte Grüße. Tschüss. Tschüss. So, haben wir es geschafft. Sehr gut. Können wir stoppen, ne? Ja, machen wir. Zack. Sanfte Grüße. Ich möchte euch heute die dänische absolute Klassiker-Filmreihe empfehlen, und zwar die Olsenbande. I don't know, etwas ältere Filme, aber ich finde, sind halt immer noch absolute Banger. Sind halt so mehr so in die Comedy-Richtung. I don't know, die habe ich früher immer richtig gern bei meiner Oma geguckt, und deshalb klare Empfehlung an der Olsenbande.